Wir schreiben das Jahr 50 vor Christus. Ganz Gallien ist von den Römern besetzt. Ganz Gallien? Nein. Ein von unbeugsamen Galliern bevölkertes Dorf hört nicht auf, dem Eindringling Widerstand zu leisten. Und das Leben ist nicht leicht für die römischen Legionäre, die als Besatzung in den befestigten Lagern Barbarorum, Aquarium, Laudanum und Kleinbonum stationiert sind. Heute beginnt unsere Geschichte in Alexandrien, der Hauptstadt des Königreichs Ägypten. Im Palast von Kleopatra, der legendären Königin mit der hübschen Nase. Was du da sagst, O Cäsar, ist infam! Sieh es doch ein, meine Königin. Dein Volk ist am Ende nur noch fähig, in Abhängigkeit von Rom zu leben. In einer Art Halbsklaverei. Mein Volk hat die Pyramiden gebaut, den Turm von Pharos, die Tempel, die Obelisken. Ja, früher. Jetzt kann es nur noch auf das Nilhochwasser warten. Genug! Ich werde dir beweisen, O Cäsar, dass es nichts von seinem genialen Geist eingebüßt hat. In genau 3 Monaten wird es dir einen prunkvollen Palast bauen. Kleopatra, die schöne Vase. Ah! Gut. Wenn dir das gelingt, O meine Königin, nehme ich alles zurück und gebe zu, dass dein Volk auch heute noch groß ist. Doch ich bezweifle es. Sie ist ja sehr nett. Aber sie gerät so leicht ins... Dabei hat sie eine so hübsche Nase. Numero bis soll kommen, sofort! Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um Sie, liebe Hörer, darauf hinzuweisen, dass wir selbstverständlich auch die in altägyptisch geführten Dialoge in synchronisierter Fassung bringen. Numero bis? Ich habe dich rufen lassen, weil du Alexandrias bester Architekt bist. Ach, was nicht viel heißen will. Oh. Keine Widerrede. Deine Bauten sind nicht standfest. Durch die Wände kann man jedes Räuspern hören. Die Decken stürzen regelmäßig ein. Die Treppen sind reine Mordinstrumente. Ja, das liegt aber nur an den modernen Baustoffen. Ich würde viel lieber Pyramiden bauen. Schweig! Du hast 3 Alexandrias prunkvollen Palast bauen. 3? Gelingt es dir, so schütte ich dich mit Gold. Wenn nicht, fressen dich die Krokodile. Geh jetzt. Ja, meine Königin. 3 Monate nur. Dazu brauche ich übernatürliche Kräfte. Dazu brauchte ich einen Zauberer. Ah, ich bin gerettet. Ich kenne einen Mann, der zaubern kann. In weiter Ferne, in einem uns wohlbekannten Dorf, frönen gerade 3 uns nicht weniger wohlbekannte Gallier dem Würfelspiel. 421, schon wieder. Das grenzt an Zauberei. Das ist Zauberei. Dieses räumende Spiel, das ich bei uns nie durchsetze. Besuch? Miraculix. Oh, was für eine angenehme Überraschung, dass du Numero bist. Ich bin, mein Freund, sehr glücklich, dich zu sehen. Ein Alexandriner. Ich kenne ihn von einer Reise her. Herzlich willkommen. Möchtest du vielleicht ein wenig schweigen? Nein, hab Dank. Ich bin hierher gekommen, O Miraculix, weil ich deine Hilfe brauche. In 3 Monaten soll ich für Cäsar einen Palast bauen. Sonst wirft mich Kleopatra den Krokodil zum Fraß vor. Und ohne deine Zauberkraft bin ich verloren. Kann man Krokodile essen? Obelix. Beruhige dich, Numero bis. Ja. Ich hatte sowieso vor, einige Manuskripte in der Bibliothek von Alexandria einzusehen. Ich begleite dich nach Ägypten. Miau! Miau! Herr Osiris, ist das wahr? Mein Schiff erwartet uns an der Küste. Komm, mein kleiner Idefix. Wir machen eine schöne Reise. Was denn? Was denn? Du willst ihn doch nicht etwa mitnehmen. Und warum nicht, Herr Asterix? Weil er noch viel zu klein ist für eine solche Reise. Darum nicht, Herr Obelix. Ägypten ist das Land der Katzen. Los, pack deine Sachen und damit basta. Immer dasselbe. Ich bin nur dazu da, euch herauszuhauen, oder was? Sonst die Nebenfigur. Ohne Mitspracherecht. Bald brechen die Freunde auf. Das ganze Dorf hat sich zum Abschied versammelt. Meine Freunde, erweist euch als würdige Vertreter des ganzen Geistes an den Ufern des Nil. Und dass euch der Himmel nicht auf den Kopf falle. Danke, danke und auf Wiedersehen, O Majestät. Hey! Hey! Ja, Trubadix? Du wirst nicht singen, Trubadix, du wirst nicht singen! Aber ich wollte doch gar nicht singen. Ich wollte ihm doch nur sagen, dass auf meinem Fuße stehen. Mein Schiff ist nicht weit. Ich hab gewählt, Asterix. Da ich ja nicht mehr sprechen darf, will ich. Alter Dickkopf, du hast gewonnen. Nun gut, also dann lass jetzt den armen kleinen Kerl schon aus dem dunklen Sack raus. Wie man? Oh, Idefix. Ich weiß wirklich nicht, wie er in den Sack gekommen ist. Er muss sich reingeschmuggelt haben. Doch liegt mein Schiff. Wenig später sticht das Schiff in See. In der komfortablen Kabine des Numirobis lagern die Freunde auf weichen Kissen. In Ägypten haben wir gegen die Zeit, gegen den Personalmangel und gegen die Römer zu kämpfen. Vor allem aber gegen den Architekten Pyradonis, meinen Konkurrenten, der mir immer schaden will. Er hat viele Talente. Ist er begabt? Nein, er ist reich. Er hat viele Talente. Gold, diese Währung ist bei uns gebräuchlich. Und auf der Fahrt müssen wir uns natürlich vor Seeräubern in Acht nehmen. Also das lass nur unsere Sorge sein, nicht wahr, Obelix? Ja, klar. Gar nicht weit davon entfernt, auf einem Piratenschiff. Jungs, für dieses Schiff stellte ich meinen Sohn Erix als Wirt. Also Vorsicht vor den Galliern und vor allen römischen und phönizischen Schiffen, die sie sonst noch benutzen. Ägyptisches Schiff, Steuerbord voraus! Ausgezeichnet! Macht euch fertig! Alle Mann klar zum Entern! Auf dem ägyptischen Schiff ist man wachsam. Was sagt der Ausguck? Er sagt, Seeräuber von Backbord in Sicht. Ist das wahr? Kein Witz? Sie sind es, Asterix, Sie sind es! Juhu! Wir kommen! Obelix ist in seiner Begeisterung nicht zu übersehen. Das ist nicht wahr, das ist nicht wahr. Es sind schon wieder diese Gallier. Nichts wie weg hier. Das schaffen wir nicht mehr. Die sind schneller als wir. Was sollen wir machen? Axt her! Wir versenken uns. Das Ergebnis ist dasselbe, aber wir schmeißen uns wenigstens die Hiebe. Ihr Verderber! Nimm den Schummel! Bei eurem Anblick geben sie auf und versenken ihr eigenes Schiff. Ja, das sind alte Bekannte von uns. Wir treffen uns oft auf dem Meer. Einige Tage später nimmt die prunkliebende Kleopatra in ihrem Palast gerade ihr Lieblingsmahl zu sich. In Essig gelöste Perlen. Vorköster, walte deines Amtes. Jawohl, meine Königin. Scheiß. Herrlich, delikat, meine Königin. Der Architekt Numerobis bittet um die Gunst einer Audienz. Er soll hereinkommen. Oh, meine Königin. Hier sind meine gallischen Freunde. Gekommen, mir bei meinem Unternehmen zu helfen. Gut, aber beeilt euch. Die Zeit drängt. Cäsar stichelt schon. Gelingt es euch, gibt es Gold für jeden. Andernfalls winken euch die Krokodile. Oh nein. Und noch eins, Numerobis. Dein Konkurrent Pyradonis neidet dir diesen Auftrag. Ach, er würde es mit Wonne sehen, wenn deine Karriere im Bauch eines Krokodils endete. Nun geht. Ja, meine Königin. Sie hat wohl einen schwierigen Charakter, aber eine sehr hübsche Nase. Ja, eine sehr hübsche Nase. Ich nehme euch erstmal mit zu mir. Ist das dein Haus da? Ja, ich habe es selbst gebaut. Ja, man merkt, es sieht ein bisschen schief aus. Klemmt die Tür auch noch. Muss ich falsch konstruiert haben. Lass mich mal. Nein, Obelix! Aber seid ihm nicht böse. Im Grunde ist es ohne Tür ja viel praktischer, nicht wahr? Vorsicht mit den Stufen. Ja. hier arbeite ich. Das ist Sekretaris, mein treuer Schreiber, der sehr gut eure Sprache spricht. Ebenso wie alle anderen lebenden Sprachen, Lateinisch, Griechisch, Keltisch und so weiter. Ist sowas eine gute Stellung, Schreiber? Oh, es ist eine sitzende Stellung oder vielmehr eine kauernde. Und wie wird man Schreiber? Oh, ich habe an einem Fernkurs teilgenommen. Eine sehr gute Schule, die mit Recht behauptet, dass wer zeichnen, auch schreiben kann. Pyradonis will euch sprechen, Herr. Auch das noch. Soll reinkommen. Numerobis, lass uns Cäsars Palast zusammenbauen. Sind wir rechtzeitig fertig, teilen wir uns das Gold. Wenn nicht, lässt du dich allein von den Krokodilen fressen. Es genügt ja, wenn einer von uns verspeist wird. Nein, da weigere ich mich. Ich mag deine Arbeitsmethoden nicht. Du richtest die Sklaven im Akkord zugrunde. Du bist grausam und arglistig. Verlass mein Haus. Wehe. Ich sorge dafür, dass Kleopatra ihre Wette verliert. Dann winken euch die Krokodile. Ich wünsche ihnen guten Appetit. Vorsicht, die Treppe. Er hat eine böse Zunge. Ja, er reißt das Maul ziemlich weit auf. Er hat einen verzehrenden Hass. Er ist ganz einfach bissig. Oh, nehmt solche Worte nicht in den Mund. Das erinnert mich nur an die Krokodile. Kommt lieber mit zur Baustelle vor der Stadt. Da seht ihr, wie man bei uns baut. Ja, das ist also die Baustelle. Ich habe schon von den Steinbrüchen aus dem Landesinneren Material kommen lassen. Gute Qualität. Sind die Arbeiter dort alle Sklaven? Aber nein, Sklaven sind Mangelware. Man bekommt einfach kein Personal mehr. Das hier sind freie Arbeiter. Ja, aber die Peitschen? Bei uns läuft alles nach der Peitsche. Aber jeder kommt mal dran. Seht ihr, jetzt wechseln sie gerade wieder den Antreiber. Komische Methode. Oh, so ist jeder zufrieden. Und ein kleiner Peitschenhieb macht müde morgens munter. Mittagspause. Wir schauen uns im Zelt die Pläne an. Zur gleichen Zeit schleicht ein gewisser Pyradonis zu den Arbeitern. Was lasst ihr euch ausbeuten für die verrückte Wette einer gelangweilten Königin? Wisst ihr auch, wo ihr landet, wenn ihr diesen Bau in der Wahnsinnszeit von 3 Monaten nicht aus dem Boden stampft? Bei den Krokodilen. Und deswegen werdet ihr diesmal so besonders hart gepeitscht. Wegen einer Wette. Meister, die Arbeiter machen nicht weiter. Ich glaube, es hat sich jemand gegen euch aufgehetzt. Was lässt mir das Blut gerinnen? Die Krokodile werden mich ungenießbar finden. Umso besser. Oder wolltest du etwas schmackhaft sein? Aber es sind heilige Krokodile. Denen kann man nicht etwas X-beliebiges vorsetzen. Die spinnen, die Ägypter. Wir schauen mal, was da vorgeht. Ach, herrje. Jetzt wollen die wieder weniger Peitschenhiebe. Und das bedeutet auch, dass sie weniger arbeiten. Und der Palast wird nie rechtzeitig fertig. Immer diese Peitschenhiebe, das ist keine Art, mit den Leuten umzugehen. Asterix, macht mir mal ein anständiges Feuer unter den Topf. Ich werde euch zeigen, wie man die Leute zum Arbeiten bringt. Kurz darauf brodelt ein Trank in dem Kessel. Nein, du nicht, Obelix. Gut. Ja, führ ihn mal ein bisschen was vor, Asterix. Ja, gerne. Obelix? Obelix, fängst du den Quader? Ja, bin ja. Pop! Also, das ist Wahnsinn. Aber ja, sag deinen Leuten, sie sollen sich anstellen. Jeder bekommt einen Schluck von meinem Zaubertrank. Oh. Nein, Obelix, du nicht. Also bald läuft das hier wie am Schnürchen. Sei sicher, Numerobis, der Palast wird rechtzeitig fertig. Nein, Obelix, du nicht. Das ägyptische Kopftuch ab. Wie hat er mich bloß in der Verkleidung erkannt? Es ist wunderbar mit anzusehen, in welcher Geschwindigkeit die Arbeit bald vonstatten geht. Ein ägyptischer Arbeiter trägt gleich 2 Steinquader, von denen jeder einzelne sonst von 10 Mann hätte bewegt werden müssen. Nur ein Beobachter findet das alles überhaupt nicht wunderbar. Diese fremden Zauberer werden Numerobis noch zum Triumph verhelfen. Ich muss was unternehmen. Schraubt Iris? Pyradonis, mein Meister. Numerobis erwartet eine Schiffsladung Steine aus dem Süden. Sie darf nicht ankommen. Hier hast du Gold. Veranlasse das Nötige. Ja, mein Meister. Schraubt Iris schwingt sich sofort auf sein Pferd. Schon bald ruht die Arbeit auf der Baustelle. Warum geht's nicht mehr weiter? Weil keine Steine mehr da sind. Ich bin beunruhigt. Die Karawane mit den neuen Steinen hat Verspätung. Oh, Numero, bis da kommt der Karawanenführer mit den Steinen für den Bau. Na endlich, wo sind meine Steine? Lade schon alles aus. Ja, es gibt keine Steine. Die Brüche sind abgebaut. Aber meine Fahrt muss bezahlt werden. Ich glaube, er lügt. Darf ich ihn zum Sprechen bringen, ja? Ja, ja, aber geh nicht zu stark ran. Nein, nein. Oh, du! Aber hat mich dafür bezahlt, dass ich die Steine in die Nier kriege. Ja, aber es gibt noch welche im Steinbruch. Einen ganzen Haufen. Ich fahre gern wieder hin und hole welche wirklich. Ja, ich schwöre auch bei Isis, Osiris und Serapis, es nie wieder zu tun. Oh, Moment, Moment. Also, sicherheitshalber fahren wir mit ihm zusammen die Steine holen. Gut, ja, aber macht schnell, die Zeit drängt. Kurz darauf sind die Freunde an Bord. Wir folgen jetzt dem Nil, flussaufwärts gen Süden. Es geht so langsam. Sehr langsam. Zu langsam. Fahrt ans Ufer und verteut die Schiffe miteinander. Endlich was zu tun. Und dann bietet sich dem unbeteiligten Zuschauer ein verblüffendes Bild. Ein einzelner Mann scheint mehrere ägyptische Schiffe wie Schnellboote über das Wasser zu ziehen. Obwohl ich weiß, dass er als kleines Kind in den Zaubertrank gefallen ist, erstaunt mich der Knabe immer wieder. Als es wird, macht man am Flussufer Rast. Linsen, keine Spur von Wildschwein. Da soll man hinterher stark sein. Morgen schauen wir uns die Sphinx an und die Pyramiden. Das ist ganz in der Nähe und lohnt sich. Während sich die Freunde zur Ruhe legen, lauert in der Nacht ein hinterlistiger Feind. Kaum geht am nächsten Morgen die Sonne auf, machen sich drei auf den Weg zur Sphinx. Was sagt ihr dazu? Hat es sich nicht gelohnt, unseren Aufenthalt ein bisschen zu verlängern? Bei Belisama, wunderbar. Also, sie hat fast eine so hübsche Nase wie Kleopatra. Das ist Ruhe. Edler Fremder, wollt ihr ein Porträt mit der Sphinx dazu als Souvenir? Warum nicht? Das würde gut in meine Hütte passen. Wir gehen so lange besichtigen. In Ordnung. Kopf im Profil, Schulter nach vorn und nicht mehr bewegen, bitte. Von da oben hat man sicher einen schönen Ausblick. Nein, nein, Obelix, bleib hier. Das ist bestimmt verboten. Du wirst noch runterfallen. Obelix, pass auf! Mein Teufel hatte ihre Nase. Er hat ihr die Nase abgebrochen. Bravo, Obelix. Bravo, bravo, bravo. Man könnte sie vielleicht wieder ankleben. Ach Quatsch, du machst einfach alles kaputt. Ein Glück, dass uns niemand gesehen hat. Am besten wir vergraben sie im Sand. Ja, gute Idee. So, das hätten wir. Und hier macht bestimmt keine Ausgrabung. Komm jetzt lieber mit, Miraculix. Ich erkläre dir alles später. Ja, aber... Erklären? Wieso erklären? Halt, halt! Aber mein Porträt ist noch nicht fertig. Schade, es war so ähnlich. Vor allem die Sphinx! Die Sphinx! Und während unsere Freunde zu den Pyramiden weitergehen, stellen sich die Souvenirhändler sofort auf die neue Situation ein. Sie verkaufen jetzt Sphinx-Nachbildungen ohne Nase. Das also sind die Pyramiden. Mit diesen Grabmälern der Pharaonen haben die Ägypter der Welt ein Wunder gegeben. Herrlich. Nichts gegen einen schönen Hinkelstein. 2000 Jahre blicken von diesen Pyramiden auf uns herab. Obelix. Hättet ihr Interesse, das Innere der Pyramiden zu besichtigen? Ach, ich dachte, das Betreten dieser Körper sei unmöglich. Die spinnen, die Ägypter. Plünderer sind schon hineingegangen. Sehr wenige sind wieder herausgekommen. Doch solche edlen Besucher wie ihr können wir selbstverständlich vertrauen. Gut, wir nehmen dein Angebot an. Mhm. Das ist nichts für kleine Hunde da drin, Idefix. Warte hier auf uns. Wenn du verständlich bist, bis er den Knochen. Folgt mir. Verliert mich nicht. Ihr käme sonst nicht mehr lebend hier raus. So, darf ich bitten? Der Saal ist mit Prachtriefen geschmückt. Nach euch. Toll, toll. So kommt ihr niemals wieder lebend raus. Dieses Grab ist euer Grab. Als erstes müssen wir die Tür wieder öffnen. In einem Hünengrab wird das alles nicht passiert. Obelix, ich werde dir unter diesen Umständen zum ersten Mal einen Schluck Zaubertrank geben. Ja, wirklich? Na, wenn man es dir sagt. Eins, zwei, drei Tropfen, das wird reichen. Und jetzt mach die Tür auf. Ja, mir ist ganz recht, dass er in die Pyramide gegangen ist. Also, ich spüre keinen großen Unterschied zwischen vor und nach dem Zaubertrank. Jetzt müssen wir in dem Labyrinth der Gänge unseren Weg finden. Das ist aber ziemlich schwierig. Hoffentlich reichen die Fackeln. Ja. Im Dunkeln wird eine Suche so gut wie unmöglich. Ja. Guck mal. Da vorne ist noch eine kaputte Tür. Oh, Blödsinn. Das ist dieselbe. Wir sind im Kreis gelaufen. Das hatte ich befürchtet. Versuchen wir nochmal unser Glück. Jetzt landen wir schon zum 10. Mal an der gleichen Stelle. Die Pharaonen hatten gute Architekten. Ja, die Lage war noch nie so ernst. Sehr ernst? Ihr könnt langsam Hunger. Ich kann uns hier nicht herausführen. Das ist unser letztes Abenteuer beim Belenus. Armer Numerobis. Ohne uns endet er im Bauch eines Krokodils. Mein armer kleiner Idefix. Nicht wahr, Idefix? Idefix. Ja, Idefix. Werft mir jetzt bloß nicht vor, ich hätte ihn mitgenommen. Stimmt nämlich nicht. Er ist von allein gekommen. Ja, eben. Er hat uns durch seinen Spürsinn gefunden. Und damit kann er uns auch wieder herausführen. Das ist ja wahr, Idefix. Wenn du uns hier herausführst, kriegst du einen riesen Knochen draus. Diese Abzweigen hätten wir nehmen müssen. Und dann diese natürlich. Wir sind draußen. Danke, mein kleiner Idefix. Du kriegst viele extra Knochen. Obelix, bitte verzeih mir. Ja. Es war gut, den Wauwau mitzunehmen. Also gehen wir zum Hafen. Ja, gehen wir, aber etwas langsamer. Ich kann kaum noch. Seht mal, wer da steht. Die Fremden sind weg, Karawanenführer. Du brauchst die Reise nicht mehr fortzusetzen. Nee. Aber da kommen sie doch. Wo? Zauberer! Ihr seid Zauberer! Nur ein übermenschliches Wesen kann aus dem Labyrinth entkommen! Bald treffen die Schiffe wieder an der Baustelle ein und dank des Zaubertrankes können die Arbeiten zügig vorangehen. Leider muss ich hier die Pläne etwas korrigieren. Soeben kommt Kleopatra zur Besichtigung der Baustelle. Und tatsächlich, da kommt die Königin auf ihrem gigantischen Frachtwagen. Keine Unterbrechung, ich bin ganz inkognito hier. Mach weiter, gut so. Sagen Sie, eine hübsche Nase. Eine sehr hübsche Nase. Hast du Ihre Nase gesehen, Idefix? Zur gleichen Zeit sind Pyradonis auf Rache. Eine Idee. Ich brauche eine Idee. Hilf mir doch. Ich weiß nicht. Ha! Da kommt mir eine teuflische Idee. Bringt der Königin dieses Paket. Und ich schreibe noch ein paar Zeilen dazu. Kurz darauf wird Kleopatra ein Bote gemeldet. Ein Geschenk? Oh, die Gib her! Ein Kuchen und dazu eine Botschaft. Eine Huldigung an die Königin aller Königinnen von den drei Galliern. Oh, von ihnen. Du kannst dich zurückziehen. Danke, meine Königin. Sie hat wirklich eine sehr hübsche Nase. Haushofmeister! Meine Königin. Du isst mir den Kuchen heute Abend als Nachtisch. Intimes Mahl, allein. Also nur 40 Tänzer und Tänzerinnen, 80 Musiker und 300 einfache Gerichte. Die Dunkelheit hat sich gerade über die Baustelle des Numerobis gesenkt. Zu Tisch! Zu Tisch! Es gibt Wildschwein! Im Pergaliere eingetroffen! Wir sollen die drei Gang. Befehl der Königin! Was machen wir? Hauen wir ihnen ein paar runter? Nichts dergleichen. Es ist gefährlich, sich Kleopatra zu widersetzen. So bringt man unsere Freunde schwer bewacht zu Kleopatra. Gallier, ihr habt versucht, mich mit diesem Kuchen zu vergiften. Das kostet euch... Kuchen? Was denn für Kuchen? Mann, bringe mal einen Vorkoster herein. Er hat von dem Kuchen nur gekostet. Schau selbst, wie es ihm geht. Aber das stimmt doch nicht. Wir sind unschuldig. Beim Folter. Nichts hören. Aber, dann musst du auch nichts sagen, Asterix. So. Jedenfalls nicht jetzt. Hört sie auf. Serviert sie den Krokodilen als Vorspeise. Warum durften wir uns nicht rechtfertigen? Ich habe da eine Idee. Mit Kleopatra kann man nicht diskutieren. Sie hat eine hübsche Nase und einen miesen Charakter. Man sperrt die drei ins dunkelste Verlies. Denke, dass es heute Abend Wildschwein geben sollte. Asterix, gib mir den Behälter mit dem Wasser da. Was brauchst du da, Miraculix? Ein Antidot. Zum Glück trenne ich mich nie von diesem kleinen Säckchen. Trinkt. Hier, Asterix. Danke, danke. Was ist denn das, ein Antidot? Mach die Kerkertür auf, Obelix. Vor der Tür macht sich eine Wache einen gemütlichen Tag. Platz da! Wir brechen aus! Hände, Gipter! Anstatt Platz zu machen! Und jetzt auf zu Kleopatra! Die Königin begutachtet gerade ihr neues offizielles Porträt. Nicht schlecht! Im Profil bin ich's leid. Kenne ich's nicht als dreiviertel Vorderansicht? Oh, ich... Die moderne Kunst. Darf ich mal durch? Wenn ihr meinen Tod beschlossen habt, zeige ich euch, wie eine Königin stirbt. Aber nein, mein Teutates, hört uns doch endlich einmal an. Der Kuchen ist bestimmt nicht vergiftet. Der ist bestimmt sehr gut. Ach ja? Ja, ja, ja. Na gut, dann esst ihr ihn. Man bringe den Kuchen. Genau das wollten wir auch vorschlagen, O Königin. Obelix, schneide drei Stücke von diesem Kuchen ab. Drei Stücke, Obelix, nicht zwei. Ja, aber insgesamt sind es jetzt doch drei Stücke. Viel Fraß. Nun, meine Königin, ihr seht also, dass der Kuchen nicht vergiftet ist. Aber woran leidet dann mein Vorkoster? Man holt den Vorkoster. Ich kuriere ihn. Trink das, Vorkoster. Es wird dir helfen. Es geht mir besser. Viel besser. Es geht mir sogar gut. Ich habe Hunger. Der Kuchen hat nichts mit seinem Wohlsein zu tun. Eher sein empfindlicher Magen. Zu nahrhafte Kost. Ungerecht zu euch, Gallier. Ihr seid frei. Der Vorkoster, dessen Magen an meinem Irrtum schuld ist, wird entlassen. Geht jetzt. Ja, in dem Kuchen war so viel Gift, um eine Kolonne von Legionären zu töten. Das Antidot war unsere Rettung. Besten Dank auch. Ich hatte das Vorkosten sowieso satt. Das vergiftet einem das Leben. Also, ich verabschiede mich. Es ist Essenszeit. Und jetzt zur Baustelle. Wir müssen herausfinden, wer an dem Attentat schuld ist. Asterix, Was ist ein Antidot? Ein Antidot. Reh, sei Dank, dass ihr kommt. Numerobis ist seit eurer Festnahme verschwunden. Idefix, warum? Obelix, wir gehen zu Pyradonis. Weiß bestimmt, wo Numerobis ist. Das Haus des Pyradonis ist schnell gefunden. Aufmachen, aufmachen, euch eure Tür lieb ist beim Belenus. Ja, die Gallier. Sie wollen Pyradonis sprechen. Ich schaue da. Ja, gute Idee, wir begleiten dich. Jawohl. Ja. Meister, da ist jemand, der euch sprechen will. Ja. Ihr. Hat euch Kleopatra nicht den Krokodil? Das ist ein Geständnis. Du hast also Kleopatra den vergifteten Kuchen geschickt. Kuchen? Ja. Was für ein Kuchen? Kuchen. Nein, das ist ein Irrtum. Oh je. Du sagst uns jetzt sofort, wo Numerobis ist. Niemals. Keine Machwelt kann uns zum Reden bringen. Was schraubt ihr es? Doch. Ich will lieber reden. Er ist im Keller, in einem Sarkophag versteckt. Falling. Ja, Meister. Ich bewache die beiden. Obelix, geh du in den Keller und hol Numerobis. Ja. Wenig später ist der kleine Architekt wieder frei und die Arbeiten auf der Baustelle können weitergehen. Ein paar Tage später schaut Cäsar mal bei Kleopatra rein. Ave Kleopatra, nun macht der Palast Fortschritte, die Frist ist bald um. Ave Cäsar, der Palast macht gute Fortschritte, Julius. Wir geben bald ein Fest zur Einweihung. So, dann bis später. Kaum ist Cäsar zu Hause, lässt er seinen ägyptischen Spion Ginfis kommen. Ave Cäsar. Ave Ginfis. Ich verliere vor Kleopatra das Gesicht. Oh. Obwohl der Architekt Numerobis ein Versager sein soll, scheint der Palast rechtzeitig fertig zu werden. Schau nach, was auf der Baustelle vor sich geht. Und Ginfis macht sich sofort auf den Weg. Mit einem Arbeitenfuchs erkennt mich keiner. Das ist geschickt von mir. Hallo? Ich bin ein leichter Arbeiter, der keine schwere Arbeit scheut. Braucht ihr mich? Aber ja, wir brauchen immer Arbeiter. Stell dich an. Keine Vorarbeiter? Keine Peitschen? Jeder bekommt nur einen Schluck aus diesem Topf. Bitte, trink. Es ist deine Ration. Seltsame Mixtur. Es wird so eng aufgeblasen. Träume ich? Schleppt einer den Quader ganz allein? Und noch einer. Und noch einer. So geht's vielleicht mit diesem komischen Trank? Ich probier's einfach mal. Oh, hoppla. Oh, es geht ganz leicht. Das muss ich Cäsar erzählen. Sofort rennt Ginfis zu Cäsar, um ihm alles zu berichten. Oh, Cäsar, ich habe wunderliche Dinge gesehen. Die Arbeiter trinken einen Zaubertrank, der ihnen enorme Kräfte verleiht. So können sie die schwersten Lasten tragen. Ich habe auch davon getrunken. Ich frage mich, Ginfis, ob du vielleicht etwas ganz anderes getrunken hast. Ah, du glaubst nicht, oh Cäsar. Ich bin zwar schwach und verweichlicht, aber ich kann den stärksten Mann deiner Leibgarde besiegen. Rubianus, gib dem Angeber ein paar Ohrfeigen. Aua! Donnerwetter! Du hast also nicht gelogen. Und trotzdem, ich kenne nur einen Menschen, der einen solchen Zaubertrank brauen kann. Doch der ist weit weg von hier. Es ist ein gallischer Druide. Es sind Gallier auf der Baustelle. 3 Gallier. Wie? Ein alter mit weißem Bart? Mhm. Ein listiger Kleiner? Ja! Und ein Dicker, der so verdutzt reinschaut? Asterix, Obelix und Miraculix. Die unbeugsamen Gallier. Sie können zaubern, es muss etwas geschehen. Am nächsten Morgen, als die ersten Sonnenstrahlen über den Horizont flirren, bricht auf der Baustelle die große Hektik aus. Meister! Meister! Was weckst du mich denn? Die Arbeiter sind nicht zur Baustelle gekommen. Was sagst du? Erkundige dich, was los ist. Ja, Meister. Ich glaube, wir sehen auch selber mal nach. von römischen Legionären umzingelt. Sie lassen unsere Arbeiter nicht durch. Im Namen Cäsars, wir haben erfahren, dass sich auf der Baustelle gallische Spione versteckt halten. Wir befehlen ihnen, sich zu ergeben. Andernfalls greifen wir an. Wir sind hier auf Kleopatras Wunsch und wir gehen erst, wenn die Arbeit beendet ist, beim Teutertest. Das werdet ihr bereuen. Was sollen wir machen, bei Isis? Wir bauen eine Verteidigungsanlage beim Belenus. Du hast recht, bei Belisama. In ungeheurer Geschwindigkeit, wie das unbesiegbare Gallier ebenso machen, errichten die Freunde eine Wehrmauer und ein Lager von Wurfquadern. Gut, wir sind fertig. Sie greifen auch schon an. Für den Angriff wenden die Legionäre die gefürchtete Schildkrötenpanzertaktik an, bei der aus Schilden ein undurchdringlicher Panzer um die marschierende Einheit gebildet wird. Schmeiß mir was entgegen! Nehmt ihr bitte etwas mehr Ernst, Obelix! Für den Rückzug wenden die Römer die wirkungsvolle Hasenfuß-Taktik an. Das hat nicht geklappt. Gut, wir greifen sie jetzt von allen Seiten zugleich an. Verteilt euch. Mhm. Spaß oder Ernst? Das wird blutiger Ernst. Oder ein Mord. Nein. Noch so ein Mord und ich desertiere. Ja, ich desertiere auch. Tapfer stürzen sich die Römer erneut auf ihren Feind. Da kommen sie wieder. Ui, seht mal, Kriegsmaschinen. Wenn die etwas, damit könnten sie uns hin. Mein Palast! Mein schöner Palast ist verbunden wieder. Man müsste die Europa verständigen. Sie hat bestimmt genug Einfluss auf Cäsar, um diese Attacke zu unterbinden. Oh ja, ja, ja. Die Sekretaris, schreib eine Botschaft an die Königin. Obelix! Idefix, sagt Cleopatra. Was denn Idefix? Idefix, aber Idefix ist doch viel zu klein. Ach ja, klein sein, aber er ist intelligent. Hier ist die Botschaft. Gib her. So, Idefix, nun lauf zu Cleopatra. Na bitte, was habe ich gesagt? Er ist zu klein, um das zu kapieren. Zu klein? Ein kleiner Hund, der ruft ein Männchen. Also Obelix, sei doch nicht immer gleich beleidigt. Du dich ja nur frotzeln. Ich zeige Idefix persönlich den richtigen Weg. Mein Hund zu klein. Ja, nun reg dich nicht auf. Also komm schnell, Obelix. Da drüben ist wieder ein Römer reingekommen. Na warte, du kleine Scheißflinte. Ich zieh schon an. Miraculix, der gibt mir schnell einen Schluck Zaubertrank. Danke. So, und jetzt zeige ich Idefix den Weg zu Kleopatra. Du verstehst, ne? Natürlich, passt auf euch auf. Ja, die werden sich aber wundern jetzt, wenn ich jetzt komme, dann einen Zaubertrank den Arm der Belagerten versucht auszu... Idefix auf dem Arm wetzt Asterix auf kürzestem Weg zu Kleopatras Palast. So, du wolltest mich sprechen, Gallier? Ja, oh, Kleopatra, mein kleiner Hund hat eine Botschaft für euch. Oh, ist der süß. Ja, süß. Man bringe einen Knochen für den kleinen Hund. So geht das aber nicht. Julius Cäsar spielt nicht fair bei Isis. Geh, Gallia, ich kümmere mich um alle Verarmungen bei Helios. Und die beiden machen sich wieder auf den Weg zur Baustelle. Alarm! Einer der Belagerten versucht, wieder hereinzu... Da, Obelix, Idefix ist soeben zurückgekommen. Er hat seinen Auftrag tadellos ausgeführt. Da, siehst du? Hoffentlich handelt die Königin rasch. Die römischen Schleuder zerstören den Palast. Im Lager der Römer treffen die Kampfberichte ein. Sie haben uns zurückgeschlagen, aber einige von uns konnten in die Festung eindringen. Ja, wie uns ist es gelungen, aber freundlicherweise haben sie uns ohne allzu viel Prügel wieder rausgelassen. Was geht hier vor? Cäsar, du siehst, Cäsar, auch wenn sie dich gefangen nehmen. Ja, so zerstören wir doch ihren Palast. Wir zerstören ihren Palast. Hier. Gut. Da wird Cäsar. Da wird jemand den Cäsar sprechen. Wer denn? Meine tollste Königin. Gernot, ich habe unverzüglich meinen Palast verlassen, als ich erfuhr, was vorgeht. Auch nicht einmal umziehen konnte ich mich mehr. Wette abschließt, muss man fair sein. Es war mein Recht, mich an die Gallier zu tun. Und ich werde dir beweisen, dass die Ägypter die schönsten Paläste bauen können. Und ich verlange, dass die Römer die Architekten in Frieden lassen und dass sie, bevor sie abziehen, den angerichteten Schaden wieder gut machen. Und es ist eine Schande. Und schon gut, ich bitte dich um Verzeihung und mache alles, was du willst. Was machen wir denn jetzt? Lagerung aufheben und den Schaden reparieren, du Idiot! Vertrag, wie böse ist. Wo sie doch so eine hübsche Nase hat, falls wir das noch nicht erwähnt hatten. Seht mal, die Römer heben die Belagerung auf beim Belenus. Sieg, Sieg! Mein Teut hat es! Vor wem haben wir denn keine Zufall? Tatsächlich packen die römischen Soldaten in der folgenden Zeit kräftig mit an. Zuerst hauen sie alles kaputt und hinterher helfen sie beim Wiederaufbau. Die spinnen, die Römer. Und eines Tages endlich ist es soweit. Oh, meine Königin, der Palast ist fertig und wir haben den Termin eingehalten. Ja, du hast dein Versprechen gehalten, Numerobis. So halte ich auch das meine. Man überschütte ihn mit Gold. Guckt aber noch ein Stück raus. Lade ich Cäsar auf meine Prunkgaliere ein. Wir fahren zum Palast, um ihn Cäsar zu übergeben. Damit beweise ich ihm, dass mein Volk nicht dekadent ist. Naja, wie man's nimmt. Am nächsten Morgen treffen Kleopa Cäsar beim Palast ein. Nun schneide das Band, Cäsar. Nein, schönste aller Königinnen. Dir gebührt die Ehre, das Band zu durchschneiden. Habe ich doch beim Jupiter die Wette verloren. Ich verneige mich gerne vor so viel Anmut. Und Applaus durchschneidet Kleopatra das rote Bad als Symbol für die Eröffnung des Palastes. Später findet ein Festmahl mit 14.000 Gedecken statt. Es waren zwar nur 13.000 vorgesehen, doch die Ägypter sind abergläubisch. Ihr habt mir das Leben gerettet, mein Gold. Es geht euch. Es war nicht ein Verlust. Ich habe mich mit Philadonis versöhnt. Wir beide werden die schönsten und spitzesten Pyramiden zusammenbauen. Ja. Später werden die Freunde noch einmal von Kleopatra empfangen. Unsere Arbeit ist beendet. Wir nehmen Abschied von euch, oh Königin. Ihr habt Wunder bewirkt, Gallier. Und ihr habt ein Recht auf die Dankbarkeit der Königin aller Königinnen. Auf meine. Ich schenke dir, oh Druide, kostbare Manuskripte der Bibliothek von Alexandria. Eure Nase, eure Majestät sind zu gütig beim Belenus. Was für eine Nase. Es scheint mir recht wenig im Vergleich zu eurer. Ich weiß nicht, wie ich euch danken soll. Stets zu euren Diensten. Und wenn ihr eines Tages Lust habt, etwas anderes zu tun, also sagen wir mal zum Beispiel vielleicht einen Kanal zwischen dem Roten und dem Mittelmeer, nun, dann holt wieder einen von uns. Mein Treuhandtest. Nach mehreren Wochen Luxuskreuzfahrt, für Obelix wurden extra ein paar hundert Wildschweine an Bord genommen, kehren die Freunde auf einer Galeere Flotte Kleopatras nach Gallien zurück. Eine Galeere, eine Galeere. Asterix, Obelix und Miraculix sind zurück. Hurra, hurra, endlich! Die Menschen ins Feuer! Ich werde sofort ein kleines Liedchen breiten. Das gallische Dorf empfängt seine Helden traditionsgemäß mit stürmischer Begeisterung und einem Festen. Und wer hat denn alles zum Guten gewendet? Idefix. Eine Nase, mein Lieber. Eine Nase.